Es ist 6 Uhr. WDR aktuell. Die Nachrichten mit Sandra Polt. Guten Morgen. Vor dem Landgericht Essen beginnt heute der Prozess gegen einen Apotheker aus Bottrop. Er soll für mehr als 1000 Krebspatienten Medikamente mit zu wenig oder gar keinem Wirkstoff hergestellt haben. Der Apotheker sitzt seit fast einem Jahr in Untersuchungshaft und schweigt. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm Betrug und Körperverletzung vor. Über Jahre soll der Angeklagte die gestreckten Krebsmittel voll abgerechnet haben. Denise Friese, WDR Essen. Der errechnete Schaden für die gesetzlichen Krankenkassen 56 Millionen Euro. Ob und welche Patienten zu Schaden gekommen sind, lässt sich nicht mehr klären. Tausende Menschen leben nun mit der Ungewissheit, ob ihre Chemotherapie Wirkstoffe enthalten hat oder nicht. 17 Patienten sind Nebenkläger. Sie sind zugelassen, weil die Staatsanwaltschaft für ihre Medikamente eine falsche Dosierung nachweisen konnte. Ans Tageslicht gekommen ist der Fall im Dezember 2016, weil der ehemalige kaufmännische Leiter der Bottropper Apotheke den Einkauf und die Abrechnungen für die Wirkstoffe über Jahre abgeglichen hatte. Bei einem schweren Erdbeben in der Grenzregion zwischen dem Iran und dem Nordirak sind mindestens 140 Menschen ums Leben gekommen. Nach Angaben des iranischen Innenministeriums gab es außerdem fast 900 Verletzte. Michael Lehmann für WDR aktuell. Diese Zahl wird weiter steigen, wenn im Lauf des heutigen Tages das wahre Ausmaß der Naturkatastrophe zu sehen ist. Das Beben der Stärke 7,3 zerstörte Häuser und Gebäude in einem eher dünn besiedelten Gebiet an der iranisch-irakischen Grenze. Viele Menschen haben die Nacht unter freiem Himmel verbracht. Der iranische Präsident Rouhani hat schnelle Hilfe versprochen, doch die wird es für viele Betroffenen in der zum Teil schwer zugänglichen Region nicht geben können. Ähnliches gilt für die betroffenen Kurdengebiete im Irak. Für mehrere irakische Grenzstädte wurde der Notstand ausgerufen. Und jetzt weitere Meldungen im Überblick. Die Verhandlungsführer der vier Parteien für eine mögliche Jamaika-Koalition haben die wohl letzten Sondierungsgespräche vorbereitet. Was konkret bei dem 7-stündigen Treffen gestern vereinbart wurde, ist nicht bekannt. Bis Donnerstag soll klar sein, ob CDU, CSU, FDP und Grüne über eine gemeinsame Koalition verhandeln. Die Weltklimakonferenz in Bonn geht von heute an in die entscheidende Phase. Bis Freitag soll klar sein, auf welche konkreten Maßnahmen gegen die Erderwärmung sich die Teilnehmer einigen können. Übermorgen sind deswegen hochrangige Politiker bei der Klimakonferenz dabei. Die Lufthansa will ab Januar 1000 weitere innerdeutsche Flüge anbieten. Konzernchef Spohr sagte der Bild-Zeitung, dass damit Engpässe durch den Wegfall der Air Berlin-Verbindungen behoben werden sollen. Unter anderem auf der Strecke Köln-Bonn-Berlin sind Tickets im Moment knapp und deswegen teurer. Für die Fußball-WM im nächsten Jahr haben sich Kroatien und die Schweiz qualifiziert. Den Kroaten reichte ein 0:0 im Rückspiel gegen Griechenland. Auch der Schweiz genügte ein 0:0 gegen Nordirland. Heute Abend entscheidet sich, ob es Italien zur WM schafft. Das Hinspiel in Schweden ging 0:1 verloren. WDR aktuell aus der Region. Vor dem Oberlandesgericht Hamm wird heute die Berufung eines kuriosen Falls verhandelt. Ein Bauer aus Peru hat den Energiekonzern RWE verklagt und macht das Essener Unternehmen für den Klimawandel verantwortlich. Olaf Birnert, WDR Hamm. Der Bauer fordert den Bau eines Schutzwalls, um sein kleines Dorf in Peru vor den Fluten eines Bergsees zu schützen. Denn als Folge des Klimawandels steige der Wasserpegel durch die Schmelze des Gletschers immer weiter an. Das Landgericht Essen hatte die Klage des Bauers in erster Instanz abgewiesen. In der Begründung hieß es könne nicht exakt ermittelt werden, in welchem Ausmaß der RWE-Konzern mit seinen Kraftwerken den Klimawandel mitverursache. Dagegen hatte der 37-Jährige Berufung eingelegt. Und das Wetter in Nordrhein-Westfalen. Erstmal noch viele Wolken und einzelne Schauer. Von den Niederlanden her wird es aber immer freundlicher. Später bleibt es dann meistens trocken. Bisschen milder wird es auch. In Iserlohn maximal 8 Grad, in Eschweiler 9 und Gelsenkirchen kommt bis auf 10 Grad. Das war WDR aktuell. Guten Morgen am Montag. Hier ist WDR 4 und das sind die Staus um kurz nach 6 mit Bastian. Guten Morgen. A3 Oberhausen Richtung Arnheim zwischen Oberhausen-Holten und Kreuz-Oberhausen. Ein Unfall, 2 Kilometer stockender Verkehr. Und A31 Gronau Richtung Oberhausen zwischen Gladbeck und Dreieck Bottrop, 2 Kilometer Stau. Da müssen Sie gut 10 Minuten mehr Zeit anplanen. WDR 4, meine Lieblingshits. Für das Ruhrgebiet und das Rheinland. Die gibt's natürlich auch, aber erstmal gibt's uns hier. Bastian Bender, Heike Knispel, guten Morgen. Und fürchten Sie sich nicht, es ist zwar Freitag der 13., aber es ist Montag, kein Freitag. Nee, ganz harmlos. Falls Sie doch ein bisschen Angst bekommen, auf den Schock gibt's einen Bailey. Ja, und einen Collins. Philipp Bailey und Phil Collins. Hier ist Easy Lover bei WDR 4. Guten Morgen mit WDR 4. Schön, dass Sie mit uns in den Montag starten, mit einem kleinen Frühstück und vielleicht auch mit einem kleinen Lächeln, denn wir blicken später auf einen ganz großen Moment in Essen zurück, als ABBA die Grugerhalle vollgemacht haben. Eine Frau, die damals dabei war, die erzählt später bei uns. Ja, anderes großes Thema heute früh sind Augenringe. Sehr großes Thema. Wir sprechen über den richtigen Schlaf. Also wir gehen ins Schlaflabor. In ein paar Minuten hören Sie auch schon, was wir gegen Sekundenschlaf im Auto tun können. Und wir haben auch mal die WDR4-Hörer gefragt, was sie gegen Schlaflosigkeit am Abend tun. Und ja, die Antworten haben uns überrascht. Dann höre ich meine Lieblingsstücke von AC/DC oder schöne andere Heavy-Metal-Melodien. Ja, dann laufe ich ein bisschen ungerichtet durch die Wohnung, gehen allen auf den Keks. Ja, alle anderen sind wach, aber ich kann dann eigentlich ganz gut schlafen. Ja, Hauptsache, ne? Wobei für AC/DC muss ich sagen, ist mir jetzt um 13 Minuten nach 6 doch noch ein bisschen zu früh. Aber Kylie Minogue, die haben wir jetzt hier bei WDR 4 zum Wachwerden statt Einschlafen. WDR 4 Lieblingshit aus den 70ern. Longfellow Serenade. Such were the plans I'd made. For she was a lady and I was a dreamer with only words to trade. You know that I was born for a night like this, warmed by a stolen kiss, for I was lonely, and she was lonely. Ride, come on baby, ride, let me make your dream. Sing my song, let me make it warm for you. young fellow serenade. Such were the plans I'd made. But she was a lady as deep as the river. And through the night we stayed, and in my way I loved her as none before. Loved her with words and more, but she was lonely, and I was lonely. Ride, come on, baby, ride. Let me make your dreams come true. I'll sing my song. Let me sing my song. Let me make it warm. Neil Diamond bei WDR 4 um 20 nach 6 klingt der schon hellwach. Wobei 20 nach 6 ist eine gefährliche Uhrzeit. Das lernen wir jetzt hier bei WDR 4. Bastian hat es eben ja schon angekündigt. Wir sprechen heute über den richtigen Schlaf. Denn am Wochenende haben sich Mediziner und Forscher zu einem Schlafkongress in Münster getroffen. Und dieses Gefühl, wenn man sich morgens aus dem Bett quält, weil die Nacht einfach zu kurz war, das kennen Sie sicher auch. Und im Auto müssen Sie dann echt aufpassen. Sekundenschlafgefahr. Besonders gefährdet sind Autofahrer zwischen 4 und 7 Uhr morgens und am Nachmittag zwischen 13 und 16 Uhr, sagen Forscher. Hans-Günther Wees ist so ein Schlafmediziner und der warnt, Sekundenschlaf wird völlig unterschätzt. Es ist tatsächlich so, dass auf deutschen Straßen mehr Menschen sterben infolge Einschlafen am Steuer als infolge Alkohol am Steuer. Von den wissenschaftlichen Daten her gehen wir davon aus, dass ungefähr doppelt so viele Menschen infolge Sekundenschlaf als infolge Alkohol am Steuer sterben. Jeder vierte Autofahrer ist schon mal am Steuer eingeschlafen. Und wie lange hast du heute Nacht geschlafen? Also es waren 3,5 Stunden. Das ist auch eindeutig zu wenig. Bei mir ist auf dem Weg nach Hause dann auch Sekundenschlafgefahr. Ja, und ich habe ja hier diese Fitnessuhr, ne? Und die misst meinen Schlaf. Es waren 4 Stunden und 3 Minuten heute Nacht. Hey. Das ist aber knapp an der gefährlichen Grenze, sagt Dr. Wees. Wir wissen von amerikanischen Studien, dass wenn wir mit weniger als 4 Stunden Schlaf uns ans Steuer setzen, dass wir dann ein gut 11-fach höheres Unfallrisiko haben. Schon wenn wir 1 Stunde weniger Schlaf haben in der vorausgehenden Nacht, ist unser Risiko für einen Unfall schläfrigkeitsbedingt verdoppelt. Und tatsächlich ist es so, dass auch die Nachtfahrten ein ganz großes Risiko in sich tragen. Dann hat es ein gewisses Gefährdungspotenzial. Tja, also am besten lernen wir daraus, nur ausgeschlafen an Steuer, das ist klar. Aber ich meine, es geht halt eben nicht immer, dann gäbe es hier keine Frühsendung. Mhm. Und auch sonst kann man ja schlecht beim Chef anrufen und sagen, ich bleibe heute zu Hause, ich konnte nicht einschlafen, oder? Ja, deshalb haben wir Dr. Wees mal gefragt, worauf wir dann achten sollen. Wir empfehlen allen Verkehrsteilnehmern, dass sie rechts ranfahren, dass sie ein kurzes Nickerchen machen. Es gibt Menschen, die können in einer Fahrsituation nicht schlafen. Dann kann zumindest eines hilfreich sein, dass man sich körperlich ertüchtigt, um das Auto joggen oder 50 Kniebeugen machen oder Ähnliches. Das vertreibt Müdigkeit kurzfristig, ist natürlich nicht eine Lösung für eine lange Weiterfahrt, aber es kann schon für eine gewisse Zeit wieder fahrtüchtig machen. Tja, und das Herbstwetter hat da sicher dann auch eine belebende Wirkung. Also wenn Sie bei aktuell 3 Grad zum Beispiel in Mülheim oder Hamm um Ihr Auto joggen, sind Sie jedenfalls erstmal wach, garantiert. WDR 4. Baby, don't leave me home. SWR 4. Last night, as I got home, about a half past ten, there was the woman I thought I knew in the arms of another man. I kept my cool, I ain't no fool, let me tell you what happened then. I packed some clothes and I walked out, and I ain't going back again. So take a letter, Maria, address it to my wife. Say I won't be coming home, gotta start a new life. We'll take a letter, Maria, address it to my wife. Send a copy to my lawyer, gotta start a new life. You've been many things, but most of all, a good secretary to me. And it's times like this I feel you've always been close to me. Was I wrong to work nights to try to build a good life? All work and no play has just cost me a while. So take a letter, Maria, no, address it to my wife. Say I won't be coming home, gotta start a new life. We'll take a letter, Maria, address it to my wife. Send a copy to my lawyer, gotta have a new life. What a man loves a woman, it's hard to understand that she would find more pleasure in the arms of another man. I never really noticed how sweet you are to me. It just so happens I'm free tonight. Would you like to have dinner with me? Take a letter, Maria, address it to my wife. Say I won't be coming home, gotta start a new life. WDR 4. Open your eyes, I see your eyes are open. Wear no disguise for me. Come into the open when it's cold outside. Am I here in vain? Hold on to the night. There will be no shame. Always I wanna be with you and make believe with you and live in harmony, harmony, all love. I wanna be with you and make believe with you and live in harmony, harmony, all love. Melt in the eyes for me. Jump into the ocean. Oh Mann, das würde ich jetzt echt gerne noch zu Ende hören, aber ich muss los, schade. Das Beste aus allen ARD-Radioprogrammen und des Deutschlandradios in einer App. Überall und immer dann, wenn Sie gerade Zeit haben. Die neue ARD-Audiothek für Ihr Smartphone. Exklusive Hörspiele, spannende Dokus und die lustigste Comedy. Zum Beispiel Tankstelle Knosowski. Morgen! Och nee, geht's dir auch noch? Ich hab die Geschäftsidee. Was denn diesmal wieder? Das mit dem Hamsterfriseur, das ist ja nicht so gut gelaufen. Jetzt komm, der mit dem Bubikopf, der sah doch nicht schlecht aus. Entdecken Sie ganz viel Neues und stellen Sie sich Ihre persönlichen Favoriten zusammen. Ab sofort kostenlos in Ihrem App Store. Die ARD Audiothek. Jederzeit das Beste hören. WDR aktuell. Um 6.30 Uhr mit Sandra Polch. Guten Morgen. In Essen steht ab heute ein Apotheker aus Bottrop vor Gericht, der jahrelang Krebsmedikamente gestreckt haben soll. Er soll teure Wirkstoffe für tausende Patienten zu gering dosiert, aber voll abgerechnet haben. Laut Staatsanwaltschaft liegt der Schaden bei rund 56 Millionen Euro. Der Apotheker könnte bis zu 10 Jahre Haft bekommen. Die Verhandlungsführer der 4 Parteien für eine mögliche Jamaika-Koalition haben die wohl letzten Sondierungsgespräche vorbereitet. Was konkret bei dem Treffen gestern vereinbart wurde, ist bisher nicht bekannt. Bis Donnerstag wollen CDU, CSU, FDP und Grüne entscheiden, ob sie Koalitionsverhandlungen beginnen. Bei einem schweren Erdbeben in der Grenzregion zwischen dem Iran und dem Nordirak sind mindestens 160 Menschen ums Leben gekommen. Nach Angaben des iranischen Innenministeriums gab es außerdem mehr als 1600 Verletzte. Die dünn besiedelte Bergregion ist nur schwer zugänglich. Der kanadische Popstar Shawn Mendes war der große Gewinner der MTV Europe Music Awards. Der 19-Jährige bekam in London die Preise für die besten Fans, den besten Song mit There's Nothing Holding Me Back und als bester Künstler des Jahres. Ein Sonderpreis ging an die irische Rockband U2. Das war WDR aktuell. Kurz nach 6:30, jetzt kommen die Staus ab 5 Kilometer bei WDR4 mit Bastian. Guten Morgen. A2 Dortmund Richtung Oberhausen, zwischen Bottrop und Kreuz-Oberhausen. 5 Kilometer Stau, Sie brauchen gut 10 Minuten länger. A31 Gronau Richtung Oberhausen, zwischen Bottrop-Feldhausen und Dreieck-Bottrop. 5 Kilometer stockend, gut 10 Minuten. A40 Dortmund Richtung Essen, zwischen Dreieck Bochum-West und Essen-Krai. 5 Kilometer stockender Verkehr, dauert eine Viertelstunde etwa. A40 Venlo Richtung Essen zwischen Moers und Duisburg-Häfen. 5 Kilometer Stau, gut 10 Minuten. Etwa 20 Minuten brauchen Sie auf der A46 Heinsberg Richtung Düsseldorf zwischen Jüchen und Kreuz Neuss-West. 10 Kilometer stockender Verkehr. A52 Roermond Richtung Düsseldorf zwischen Mönchengladbach-Hardt und Kreuz-Niersen. 8 Kilometer stockend, gut 10 Minuten dauert's. A57 Nemwegen Richtung Krefeld zwischen Kreuz Kamp-Lindfort und Mörskapellen 9 Kilometer stockend, gut 20 Minuten. Und A59 Dienstlaken Richtung Duisburg zwischen Duisburg-Walsum und Kreuz Duisburg 5 Kilometer Stau, dauert etwa 10 Minuten länger hier. Gucken wir doch aufs Wetter. Neue Woche, neue Chance auf Sonne. Also klappt das heute? Ja, also Sonnenaufgang ist in einer guten Stunde hier im Ruhrgebiet und Rheinland, aber erstmal gibt es Wolken und teils Schauer. Aktuell 3 Grad in Remscheid, 4 in Bochum, Duisburg meldet 5. Und wie warm wird es dann noch? Bis 11 Grad, in den Bergen dann so 2 bis 6 Grad. Und es kommen zwar von den Niederlanden und auch von Niedersachsen her immer mehr Wolkenlücken rein, aber es kann später auch noch mal kurz regnen. Morgen und Mittwoch gibt es viele Wolken und wenig Sonne, ähnliche Temperaturen. So, dann haben wir jetzt alles: Nachrichten, Verkehr, Wetter und Kaffee. Damit einen schönen Start in den Montag mit uns. Heike Knispel. Und Bastian Bender. Morgen. Morgen. WDR 4. Mein Radio. Für Nordrhein-Westfalen. She came to me one morning, one lonely Sunday morning, her long hair flowing in the midwinter wind. I know not how she found me, for in darkness I was walking, and destruction lay around me from a fight I could not win. She asked me name my foe, then I said the need within some men to fight and kill their brothers without thought of love or God. And I begged her give me horses to trample down my enemies. So eager was my passion to devour this waste of life. But she would not think of battle that reduces men to animals.

suede shoes and I boarded the plane. Touched down in the land of the Delta Blues in the middle of the pouring rain. Touched down in the land of the Delta Blues in the middle of the pouring rain. Wie haben Pink Floyd die Dortmunder Westfalenhalle zum Beben gebracht? Warum kommt der größte Beatles-Fan aus Siegen? WDR 4 Expedition Lieblingshits. Hinter jedem Star steckt eine Geschichte aus Nordrhein-Westfalen. Und wir haben sie gefunden. Wenn 2000 Leute vor ihnen sitzen und sie mit Flaschen bewerfen und buhen und schreien und kreischen, da kriegte ich auch Angst. 9 D-Mark Eintritt, 3 Stunden Live-Musik. Die waren alle fertig wie ein Brötchen. Expedition Lieblingshits. Jetzt täglich bei WDR 4. Und alle Folgen auch online auf wdr4.de. My mind, my love for you is way out of line. Better run, girl, you're much too young, girl. With all the charms of a woman, you've kept the secret of your youth. Let me to believe you're old enough to give me love. And now it hurts to know the truth. Oh, young girl, get out of my mind. My love for you is way out of line. Better run, girl, you're much too young. Just a baby in disguise. And though you know that it's wrong to be alone with me, that come on look is in your eyes. Whoa, young girl, get out of my mind. My love for you. I'm sure she wonders where you are. Get out of here before I have the time to change my mind. 'Cause I'm afraid we'll go too far. Oh, young girl, get out of my mind. My love for you. Drei Minuten vor sieben, hier ist WDR 4 und das ist Johnny Nash, Stir It Up. Stir it up, Kurz vor sieben und wir starten gleich mit diesen Herren hier bei WDR 4 in die nächste Stunde. Die Roubettes.